Zu Beginn hören wir die mobilen Szenen Nummer 1 für Schlagzeug, Solo und Orchester mit den Nürnberger Symphonikern unter der Leitung von Werner Haider. Der Solist ist Siegfried Fink. Thank you. Die mobilen Szenen Nummer 1 für Schlagzeug, Solo und Orchester von Klaus Haashagen. Ihm ist unser heutiges Concerto Bavarese gewidmet. Geboren wurde er am 31.08.1924 nicht in Deutschland, sondern auf Java. Sein Vater war Schifffahrtskaufmann. Er besuchte Indonesien auch erst die niederländische Schule. Im Jahr 1935 übersiedelte die Familie dann nach Deutschland. Jetzt ein weiteres Werk von Klaus Haashagen, Race für zwei Schlagzeuger und Elektronik. Thank you. Vorlauf, Training, Zwischenlauf und Finale. Race für zwei Schlagzeuger und Elektronik von Klaus Haashagen. Und dieses Rennen, das haben sich geliefert Andrea Schneider und Julo Ratz am Schlagzeug und Klaus Haashagen Elektronik. Seit früher Kindheit hatte Klaus Haashagen Klavierunterricht, eine Kriegsverwundung, die allerdings hinderte ihn an einer Pianistenkarriere. Nach 1945 nahm er das Tonmeisterstudium in Detmold auf, war dann erst Tonmeister und Redakteur beim NDR in Hannover. Später gründete er ein eigenes Studio für neue Musik. Und ab 1966 war er dann Chef der Musikredaktion beim BR in Nürnberg und das sollte seine zentrale Wirkungsstätte werden. Wir hören ein weiteres Werk von Klaus Haashagen, seine Timbre für Orgel, und an der Orgel der Meistersingerhalle in Nürnberg sitzt Werner Jakob. Thank you. Timbre für Orgel von Klaus Haashagen. Werner Jakob spielte an der Orgel der Meistersingerhalle Nürnberg. Bekannt geworden ist Haashagen als Komponist vor allem durch sein Schaffen im Bereich der elektronischen Musik. Eine seiner Spezialitäten, Radiophonie, eine Musik, die speziell für den Rundfunk geschaffen wurde und mit den technischen Möglichkeiten des Mediums spielt. Und das hat er in Nürnberg zu einem Schwerpunkt ausgebaut. Thank you. die Kölner, die Heidelberger. Ohne dass sein General Ohne dass ein General. Thank you. ohne dass ein General. Trip in the Air von Klaus Haashagen. Aber nicht nur Elektronik, sondern sein Werk war sehr vielfältig. Anfangs sehr realistisch, dann auch aleatorisch und später ganz freitonal. Und wurde oft auch von renommierten Interpreten aufgeführt, wie beispielsweise Siegfried Behrendt. Und der spielt jetzt auch in der folgenden Aufnahme Gitarre zusammen mit Karl-Heinz Quaas, Pergiton von Klaus Haashagen. Thank you. Pergiton für Gitarre und Schlagzeug, interpretiert von Siegfried Behrendt und Karl-Heinz Quaas, eine Komposition von Klaus Haashagen, dem dieses Concerto Bavarese gewidmet ist. Das folgende Werk, das trägt den Titel Jan Peterson Sweling Konzert für Orgel und andere Schallquellen und gewidmet ist das wohl dem niederländischen Komponisten und Organisten Jan Peterson Sweling, der im 16. und 17. Jahrhundert gewirkt hat. Thank you. Jan Peterson Sweling Konzert für Orgel und andere Schallquellen von Klaus Haashagen. Gespielt haben Peter Schumann Orgel, Helmut Walz Orgel Positiv. Gesungen hat die Sebalder Kantorei. Außerdem hörten wir die Capella Sebaldiana. Die Leitung hatte Werner Jakob. Aufgenommen wurde dieses Werk im Mai 1974 in St. Sebald in Nürnberg. Das folgende Stück von Klaus Haashagen, ein Stück für Schlagzeug Solo, Meditation. Andrea Schneider spielt. Andrea Schneider mit der Meditation für Schlagzeug-Solo von Klaus Haashagen. Ihm zum 100. Geburtstag ist diese Ausgabe des Concerto Bavarese gewidmet. Haashagen, er hatte zahlreiche Ehrungen erhalten, so zum Beispiel 1983 das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, 1995 den Wolfram von Eschenbach-Preis, außerdem war er Ehrenmitglied des Deutschen Musikrats. Gestorben ist er 1998 in seiner Wahlheimat Nürnberg. Jetzt spielen noch die Nürnberger Symphoniker unter Klaus-Peter Seibel die Melodie 1 von Klaus Haashagen mit dem Untertitel »Nicht im wörtlichen Sinne, sondern als klanglicher Gestus verstanden«. Thank you.

Nicht im wörtlichen Sinne, sondern als klanglicher Gestus verstanden, so hat Klaus Haashagen diese Melodie für kleines Orchester untertitelt. Gespielt haben die Nürnberger Sinfoniker unter der Leitung von Klaus-Peter Seib.